Schatten, die tanzen an Wänden. Handflächen vor dem Gesicht. Schritte auf Treppen und Gängen. Schleichende Wärter sind ein Zeichen, dass man sich gefasst macht. Sind ihre Wege nicht weit. Nachts ist es ruhig in der Zelle. Nicht weit der ruhende Puls. Schatten, die tanzen an Wänden, formen sich zum Geschwulst. Die Gedanken so rasend fressen sich durch mein Hirn, werden meine Gebeine bald den Friedhof verzehren. Oder holen sie dich oder alle. Wer wird der nächste sein? Nachts ist es ruhig in der Zelle. Nicht als der ruhende Puls. Schatten, die tanzen an Wänden, formen sich zum Geschwulst. Die Gedanken so rasend fressen sich durch mein Hirn, werden meine Gebeine bald den Friedhof verzehren. Die Drachen in Brüssel, urteilen sie in Den Haag, schwingen sie Reden in Straßburg, zimmern sie unterm Dach. Drohen die Drachen in Brüssel, urteilen sie in Den Haag, schwingen sie Reden in Straßburg, sie sind Europas Untergang. Zelle. Nicht als der ruhende Puls. Schatten, die tanzen an Wänden, formen sich zum Geschwulst. Die Gedanken so rasend fressen sich durch mein Hirn, werden meine Gebeine bald den Friedhof verzehren. Ich musste es wissen, ich hab es geahnt, ich würde es wieder tun. Fernseh, Zukunft, da galt es zu opfern. Wir setzen uns niemals zur Ruhe. Wir haben uns ihm widersetzt. Männer, das Henkersbeil weg.